Ich bin zwar wieder in England, aber ich kann nicht vor Freitag nach London zurückkommen. O tapfere, hochgemute Dame, du schimmernde Erleuchtung meines zertretenen Geistes. Stella, Stella, schließe die Augen fest zu vor diesem einschmeichelnden Iren, diesem Lügner und Schauspieler. Lies keine Briefe mehr von ihm. Er wird seinen Füllhalter in dein Herzblut tunken und deine geheiligsten Empfindungen auf der Bühne verkaufen. Mit einem Auge betet er dich an und mit dem anderen betrachtet er dich als einen einzukalkulierenden, nützlichen Gegenstand. Er wird dir erzählen, du seist eine viel zu bedeutende Frau, um irgendeinem Manne anzugehören, und wird, wie ich vermute, damit meinen, er sei ein viel zu großer Mann, um irgendeiner Frau anzugehören. Er wird dich vor sich selbst warnen, aus leidenschaftlicher Rücksicht auf dich, und zwar aufrichtig, und dabei genau wissen, dass das einer seiner gefährlichsten Schliche ist. Oh, Liebling, es ist viel zu spät. Man kann gar nichts mehr tun, als dich nehmen, wie du bist, und dich lieben. Aber als du noch ein ganz kleiner Junge warst, da hätte jemand nur einmal Kusch zu dir sagen sollen. Ein einziges Mal. Oh, meine weiße Marmolady. Was mir als Kind gesagt wurde, war von keinerlei Absichten bestimmt. Ich wurde nicht verwöhnt und man war mir nicht behilflich. Man hielt mich für das, was ich war, ein unangenehmes kleines Biest. Niemand, nicht einmal ich, kümmerte sich darum, wofür ich begabt war oder was einmal aus mir werden würde. Meine Fähigkeiten wurden mir erst bewusst, als ich zu meinem grenzenlosen Erstaunen entdeckte, dass kein anderer Mensch außer mir sie besaß. Wie schüchtern und ängstlich ich gewesen bin, ist nicht zu glauben. Dreimal versuchte ich gestern zu schreiben und meine Temperatur stieg bis zum Mond. Hab Geduld mit mir. Ich bin seit 12 Jahren Witwe, seit 4 Tagen Großmutter und während der letzten paar Wochen hing mein Leben an einem Faden. Heute schreibe ich einen Liebesbrief, kein Getue, nicht so viel drumherum, einen richtigen Liebesbrief. Ich habe nie »Küss mich« zu dir gesagt, weil das Leben viel zu kurz ist für den Kuss, nach dem mein Herz sich sehnt. Du musst immer nur nach Hause laufen. Zum Tee, zum Dinner, zu Charlotte. Immer mit der Uhr in der Hand. Sieh mir in die Augen, Feigling. 2 Minuten lang. 2 Minuten ohne zu sprechen, wenn du es wagst. Und um wie viele Stunden würdest du zu spät zum Dinner nach Hause kommen? Was für Briefe würdest du bekommen, wenn du nicht daraus vorlesen würdest, sondern sie schnell im Papierkorb verschwinden ließest? Und wenn du diesen Brief Charlotte vorliest, soll dir die Stimme wegbleiben, gleich zu Anfang. Dir 2 Minuten lang in die Augen blicken, ohne zu sprechen? Schweigen, selbst wenn nur ein Zuhörer da ist? Unmöglich, sagte der Teufel. Dann blickte ich wohl in den Himmel. Mir scheint, du fängst an, gesund zu werden. Ich höre einen bestimmten Ton. Die tapfere, geschickte Stella regt sich wieder. Stella, wer ist Stella? Ein Star, gut. Aber sobald ich draußen auf dem Lande bin, ist sie nicht mehr die beliebte Schauspielerin, sondern mein Mädchen, meine Schöne, mein Herzblatt, barfüßig mit staubigen Unterröcken, eine Frau, noch besser. Aber kann sie eine menschliche Baggermaschine lieben? Denn das bin ich doch. Möchte sie ein Stück kaltes Eisenblech an ihren Busen drücken? Ah, ihr Busen. Jetzt erinnere ich mich, die Hexe. Als sie zum ersten Mal meine Hand nahm, so nahm, dass sie wie zufällig ihren Busen berührte, ein infamer, gemeiner Trick, da durchfuhr es mich. Es zuckte durch meine Blechrüstung für Stunden. Was war ich ihr damals? Was war ihr meine Hand? Hätte sie gefühlt, was ich damals fühlte, sie wäre mit mir aufgefahren in den Himmel und hätte mich zu ihrer Rechten sitzen lassen. Oh, du musst aus dem Bett gezerrt und so lange geschüttelt werden, bis du kerngesund bist. Sonst werde ich mich selbst zu dir ins Bett legen und wir werden zusammen zugrunde gehen, auf skandalöse Weise. Es gibt Stellen in deinen Briefen, die man nur mit goldenem Schweigen beantworten kann. Geliebte Baggermaschine, hier schreibt eine traurige Frau, denn die Ärzte sagen, ich müsste unbedingt sofort operiert werden. Meine Freunde müssen für mich beten. Ich bin froh, dass wir uns begegnet sind. Gute Nacht. Soll ich dir sagen, welche Überlegungen mir ständig durch den Kopf gingen, seit du krank geworden bist? Geld, ja, Geld. Die Frau gibt anscheinend Geld aus wie Wasser und verdient nichts. Geld, sie muss Geld haben, um weiter zu existieren. Hat sie welches? Hat sie Freunde? Wer kommt da in Frage? Stolz, das ist die Schwierigkeit. Und Zartgefühl. Gott sei Dank, ich habe kein Zartgefühl. Guten Geschmack habe ich auch nicht, das hat sie selber gesagt. Welch süße Rache, wenn ich mich jetzt wie Jupiter vor Danae in einen Goldregen verwandle. Bloß ich habe nicht genug Geld für solch einen Goldregen. Denn ich bin Teilhaber einer Firma, Charlotte und Co. Wie viel würde sie wohl mindestens brauchen? Da ist die Miete, Pflegerinnen, Ärzte. Natürlich spart sie eine Menge dadurch, dass sie im Bett liegt. Keine Kleidung, keine Taxis. Würden 250 Pfund sie über den Berg bringen? Stella, 250 Pfund anzubieten, dieses dreckige bisschen, ich spucke mich selber an. Aber sie sagt, dass sie mit Geld nicht umgehen kann, schenkt es jedem Beliebigen, der sie darum bittet. Jämmerliche Schwäche. Vielleicht besser, es ihr in kleinen Raten zukommen zu lassen. Mein Großvater sagte immer, kein lebender Mensch, ob Fürst oder Bettler, könnte einer 5-Pfund-Note widerstehen, wenn man sie ihm raschelnd unter die Nase hält. Also, denke daran, Stella, wenn du jemals etwas brauchen solltest, und sei es noch so wenig. Das tue ich nicht. Das hatte ich nie nötig, nie. Du kannst mir höchstens etwas leihen. Ein paar Bakterien. Die Ärzte können in meinem Blut keine finden und wollen sie durch fremde Bakterien ersetzen. Von Pferden, sagen sie. Aber ich hätte lieber deine. Ich wünschte, du wärst hier und würdest die Ärzte zum Fenster hinauswerfen. Komm bald, sonst wird es vielleicht zu spät sein. Bitte, Charlotte, sie soll großmütig sein. Selbst wenn sie mich für eine Verrückte oder eine Femme fatale hält, könnte sie dir doch erlauben, mich zu besuchen. Bei einer Kranken ist das doch durchaus schicklich. Nein, nein, nein, es ist am besten, Charlotte, um nichts zu bitten. Ich wage kaum, deinen Namen zu erwähnen. Sie hat gestern unser Telefongespräch mit angehört. Die Wirkung war furchtbar. Ich glaube, ich muss entweder mich selbst umbringen oder sie. Es tut mir in der Seele weh, jemanden so leiden zu sehen. Ich frage mich, kann man nicht eine geliebte Frau glücklich machen, ohne eine andere zu opfern? Liebling, sei nicht töricht. Ich habe letzte Nacht von Charlotte geträumt. Sie schüttelte mir herzlich die Hand, lächelte süß und sagte, »Ach, ich dachte, Sie wären ein Paradiesvogel, aber Sie sind ja nur eine alberne Gans.« Der Traum endete damit, dass ich aus dem Bett sprang, ein Taxi rief und davonfuhr. Du weißt genau, wohin. Stella, la dangereuse.